Der Jesuit Pachtler schreibt, Zitat: Ein so stark zentralisierter Orden wie die Gesellschaft Jesu, die ihre Professoren von einem in das andere Land sendet, wo eben das Bedürfnis am größten ist, erforderte unabweislich die Einheit der Schulung, der Lehrweise und Studienordnung, das heißt eine bis ins Einzelne ausgearbeitete Ratio Studiorum, ein für alle Jahrhunderte und ein für alle Länder berechnetes Werk. Zitat Ende. Die ganze Schulbildung, die der Jesuit den Mitgliedern seines Kriegsheeres zuteil werden lässt, verfolgt das eine Ziel, mittels eines Schulplans, der den Absichten des Ordens Vorschub leistet und das Denkvermögen des Schülers nicht entwickelt, und mittels starker Suggestivbearbeitung Menschen zu dressieren, aus denen der Jesuitenorden Nutzen ziehen kann. Der Zweck der Ausbildung ist nicht etwa freie Entfaltung der seelischen und geistigen Kräfte der Zöglinge und ihre Gestaltung zu freiheitsdurstigen und kampfbereiten Mitgliedern eines blutbewussten Volkes. Der Jesuit wird dem Zögling der Begriff aller menschlichen Vollendung. Der auf diese Weise in den Jesuitenkolleg Dressierte ist Ergebener des Jesuitenordens und geeignet, in dessen überstaatlichem Heere Führerstellen zu bekleiden, wenn er sich als Marienkind der Mutter des Christus quasi Präsens eidlich verpflichtet. Der wichtigste Ort für die Dressur der deutschen katholischen adligen und wohlhabenden Jugend, hohe Erziehungsbeiträge sind dem Orden wichtig, sowie einige auserwählter armer zu weltlich einflussreichen Mitarbeitern an dem Machwerk des Christus quasi Präsens ist Feldkirch. Das in diesen Tagen eröffnete prunkvolle Jesuitenkolleg in Godesberg, das erste Kolleg auf deutschem Boden seit 1773, soll Feldkirch ergänzen. Für die weibliche deutsche Jugend sind Sacré-Cœur-Anstalten in Holland und Belgien errichtet, die ihre Zöglinge entsprechend drillen. Die Ordensgründer hielten nun die bisher genannten Einrichtungen für die Durchdringung der Völker bei weitem nicht für genügend, ja nicht einmal für ausreichend innerhalb der römisch-katholischen Kirche. Sie brauchten größere Scharen, ein in die Völker und die Kirche ausschwärmendes Kriegsheer. Dies schufen sie sich in Bruder- und Schwesternschaften, vor allem in den marianischen Kongregationen, den angenommenen Kindern der unbefleckten Jungfrau Maria. Die marianischen Kongregationen erinnern in ihrer Bedeutung und in ihrem Wirken, aber auch in ihrer eidlichen Gebundenheit in vielen an die Johanneslogen der Freimaurerei. Es herrscht über ihr Wesen und ihr Einsetzen in den politischen und wirtschaftlichen Kampf aber oft noch eine viel erheblichere Unklarheit als über das Wesen und die Verwendung der Johannesfreimaurerei. Die eigentliche politische Bedeutung der marianischen Kongregation ist noch dadurch besonders verhüllt, weil weder die Mitglieder der Kongregation selbst noch die übrigen Katholiken und erst recht nicht die Ketzer und Heiden ahnen, dass jedes Mitglied, jeder Kongregationist dem Ordensgeneral selbst durch einen Maria gelobten Eid eidlich zu Gehorsam verpflichtet ist. Die erste Kongregation der unbefleckten Jungfrau Maria, der Mutter Christi und nach dem Geheimdogma auch Mutter des Christus quasi Präsens des Jesuitengenerals, wurde im Jahre 1564, also planmäßig einige Jahre nach Errichtung des romanischen und germanischen Kollegs und anderer Kollegien in allen Ländern, auf Weisung des Jesuitengenerals, des Juden Leines, durch den Jesuiten Leunis, einen Lehrer des romanischen Kollegs gegründet. Er wählte die besten Schüler desselben aus und stellte sie als angenommene Kinder Mariens in den Dienst der Jungfrau Maria, der sich ja auch Ignaz von Loyola im Besonderen geweiht hatte. Leunis legte ihnen den Gebrauch der kirchlichen Gnadenmittel in festgesetzter Häufigkeit, vor allem jesuitische Exerzitien, auf und konnte sie besondere Ablässe versichern. Seitdem sammelt sich der Jesuit in den marianischen Kongregationen die in seinem Sinne besten und frömmsten und tugendhaftesten, das heißt die am leichtesten abzurichtenden Katholiken. Zitat: In der Regel findet man bei einem einzigen Menschen, der keiner Bruderschaft angehört, mehr Sünden als bei 20, die Mitglieder der Bruderschaft sind. Zitat Ende. So verkündet ein Jesuit den angenommenen Kindern Mariens. Solche Heiligkeit musste schwärmerische Jugendliche, aber auch fanatische Gemüter jeden Alters anziehen, zumal ihnen ja erhöhter Ablass der bekannten Art winkte. Sie halten sich und gelten vor den Katholiken als Auserwählte des auserwählten katholischen Volkes. Der Gedanke, in den Schulen Bruderschaften zu bilden, war schon vor Leunis verwirklicht worden. Er war also an sich nicht neu. Leunis selbst hatte in Lüttich die Bruderschaften vom gemeinsamen Leben kennengelernt, das heißt Zusammenschlüsse von Schülern, die sich unter Aufsicht eines Lehrers selbst leiteten. Ganz neu und völlig von anderen Bruderschaften verschieden, sollte aber das Wesen dieser marianischen Kongregation werden, dieses jüngsten Kindes des Jesuitenordens, das als solches von ihm auch den Namen Benjamin erhielt. Ist der Jesuit ein lebender Leichnam in der Hand des Jesuitengenerals, so soll der Kongregationist durch Teildressur zu einem willenlosen, leicht lenkbaren und möglichst entpersönlichten Massenmenschen zum Kollektivmenschen werden. Zitat: Deshalb sehen sich auch beide, Kongregationist und Jesuit, wie das Kind der Mutter, wie der junge Löwe Benjamin dem alten Löwen Juda ähnlich. Zitat Ende.